Als nun Keawi auf der Straße stand, seine Flasche unter dem Arm, da begann er nachzudenken. »Wenn dies von der Flasche alles wahr ist, hab ich vielleicht ein böses Geschäft gemacht«, dachte er. »Aber vielleicht hat der Mann nur einen Spaß mit mir getrieben.« Das Erste, was er tat, war, dass er sein Geld zählte. Die Summe stimmte genau, 49 Dollar amerikanisches Geld und ein chilenischer Peso. »Das sieht nach Wahrheit aus«, sagte Keawi zu sich selber. »Nun will ich es mal an einer anderen Stelle versuchen.« Die Straßen in jenem Stadtteil waren so rein wie ein Schiffsdeck, und obgleich es Mittag war, gingen keine Leute auf der Straße. Keawi setzte die Flasche in den Rinnstein und ging weg. Zweimal sah er sich um, und da stand jedes Mal die milchweiße, rundbauchige Flasche auf der Stelle, wo er sie hingestellt hatte. Zum dritten Male sah er sich um und dann bog er um eine Ecke, aber kaum hatte er das getan, da stieß etwas an seinen Ellbogen, und siehe da, es war der lange Flaschenhals, der steil emporstand, und der runde Bauch der Flasche, der fest in der Tasche seiner Matrosenjacke stak. »Und das sieht auch nach Wahrheit aus«, sagte Keawi. Das Nächste, was er nun tat, war Folgendes. Er kaufte in einem Laden einen Pfropfenzieher und ging an einen einsamen Ort auf freiem Felde draußen vor der Stadt. Und dort versuchte er, den Pfropfen herauszuziehen, aber so oft er die Schraube hineindrehte, kam sie wieder heraus, und der Kork war heil und ganz wie zuvor. »Das ist ein neumodischer Pfropfen«, sagte Keawi. Und auf einmal begann er zu zittern und zu schwitzen, denn er hatte Angst vor der Flasche. Auf seinem Rückweg nach dem Hafen sah er einen Laden, worin ein Mann Muscheln und Keulen von den Südseeinseln verkaufte, dazu alte Götzenbilder, alte Münzen, chinesische und japanische Bilder und all solches Zeug, wie Seeleute es in ihren Matrosenkisten mitbringen. Und da hatte er einen Einfall. So ging er denn hinein und bot die Flasche für 100 Dollar zum Verkauf an. Der Ladenbesitzer lachte ihn zuerst aus und bot ihm 5. Aber allerdings, es sei eine merkwürdige Flasche, solches Glas sei niemals in einer menschlichen Glashütte geblasen worden, so hübsch spielten die Farben unter dem Milchweiß und so seltsam tanzte der Schatten in der Mitte. Nachdem er also eine Weile mit ihm gefeilscht hatte, wie diese Leute zu tun pflegten, gab der Trödler dem Keawi 60 Silberdollar für das Ding und setzte es auf ein Board mitten in seinem Schaufenster.